man stets bedenken muss. Ein Kuss bleibt doch ein Kuss, ein Seufzer wird geseufzt. Wohl nichts für ewiglich besteht, weil Zeit vergeht. Und sehen Liebende sich, hört man, ich liebe dich, darin man sicher geht. Egal ist, was die Zukunft bringt, weil Zeit vergeht. Spüre Mondschein, darauf ist Verlass. Herzen voll Leidenschaft, Eifersucht und Hass. Eine Frau braucht einen Mann, kein Mann den Freund vergaß. Das kann man leugnen nicht. Es ist stets das gleiche Tun, der Kampf, Liebe und Ruhm. Sein oder sterben erfleht. Die Welt schützt ihre Liebenden. Der Kampf, Liebe und Ruhm, sein ohne Sterben erfleht. Die Welt schützt ihre Lieben.